1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Elli. Und Elli ist 46. Guten Morgen, Elli. Guten Morgen, Domian. Elli, um was geht's bei dir? Bei dir war gestern Thema Luxus. Ja. Da war das zu spät, als ich angerufen habe. Und heute habe ich Glück, dass ich durchgekommen bin. Na prima. Das bedeutet Luxus, also zum Beispiel, wenn ich wie andere Menschen mit der Bahn fahren könnte an die Nordsee. Und das ist bei mir gar nicht machbar. Ich habe eine vielfache Chemikalienunverträglichkeit. Eine vielfache Chemikalienunverträglichkeit. Ja. Man nennt das MCS und also Multiple Chemical Sensitivity, zu Deutsch vielfache Chemikalienunverträglichkeit. Und ein Otto-Normalbürger würde denken, also das dreht sich da um Allergien. Es wird oft damit verwechselt. Würde ich jetzt im ersten Moment, hätte ich es auch so gedacht, ja. Ja, es äußert sich ähnlich und das kann sich so ausbreiten, dass man also gar nicht mehr am alltäglichen Leben teilnehmen kann und sehr isoliert leben muss. Wie macht sich das denn bemerkbar? Also es macht sich bemerkbar, also mit Atemnot, Schwindel, fürchterliche Schmerzen. Es können bis zu epileptische Anfälle kommen, die epilepsieartig aussehen. Wo hast du die Schmerzen dann? Im ganzen Körper. Es fängt fürchterlich an zu brennen. Die Schleimhäute sind total entzündet. Die Augen werden feuerrot. Der Kopf wird feuerrot oder ganz kreidebleich mit Übelkeit. Also Schleimhäute und Augen und so, das sind betroffen. Ist auch die Haut betroffen? Ja, also wenn schlimmer wird, kommen also ähnliche Erscheinungen, wo man denken könnte, es ist eine Allergie, aber es ist dann keine Allergie. Ja, es wird oft damit verwechselt, weil es lässt sich nicht mit üblichen schulmedizinischen Methoden. Ja. Aber was hat das jetzt mit der Nordsee zu tun? Ich würde denken, in der Nordsee ist ein gutes Klima und tolle Luft. Ja, und für mich wäre das Luxus, da jetzt hinkommen zu können. Also es ist Luxus und da kann ich praktisch gar nicht mehr hinkommen, sozusagen. Aber warum nicht? Ich kann keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Das heißt, da sind Duftstoffe von anderen Menschen, die jeder an sich trägt, durch zum Beispiel Waschmittel. Mhm. Ja, also ganz üblichen Waschmittel. Oder eben auch Parfüm? Ja, Parfüm, Duftstoffe. Mhm. Die ja eigentlich auch zum Teil aus Chemie bestehen und eben halt, ja, die Masse der Menschen ist das. Also das heißt, die unterschiedlichen Duftstoffe, die da zusammenkommen, die jeder verwendet. Das heißt, wenn man dich an die Nordsee zaubern könnte, am Strand könntest du schon spazieren gehen? Ja, natürlich. Das schon? Ja. Und das wäre für dich eine große Sehnsucht? Das ist eine große Sehnsucht oder auch nicht ins Restaurant zu können. Das ist ja auch Luxus. Selbst wenn man nicht viel Geld hat, ist das Luxus. Mhm. Und aber man könnte dich doch, du könntest doch mit dem Auto fahren. Das kann ich nicht. Also da müsste das Auto, man sagt dazu, clean sein. Man müsste erstmal ein Auto finden. Ach so, weil das auch Ausdunstung, chemikalische Ausdunstung hat. Es gibt einige Betroffene, also die das auch haben. Das war auch mal möglich, aber die sich dann mittlerweile, weil die auch schon runtergewirtschaftet sind, auch kein Auto mehr leisten können, weil man doch einen sehr hohen Aufwand hat für diese Erkrankung, also viel Geld auszugeben. Ja, wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ich habe die... Also richtig, wo es richtig schlimm wurde, seit meinem 26. Lebensjahr. So lange schon? Also ja. 20 Jahre, kann man sagen. Ja, ja. Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Lebst du dann völlig isoliert in deiner Wohnung? Ja, also das ist so, dass sich das 2007 bei mir stark verschlimmert durch einen operativen Eingriff bei einem Zahn, also durch eine Nervtötung, was wir nicht wussten. Also es wurde zwar mal so gesagt, und dann hat sich das also mit dem Immunsystem so rapide verschlimmert, dass ich meine Wohnung kaum noch vertragen habe, sodass wir wieder unendlich viel Geld reinstecken und versuchen, baubiologisch wieder was zu ändern, damit ich das wieder besser vertrage. Lebst du alleine? Ich lebe allein, ich habe aber einen Partner und der macht das alles mit seit Jahren. Und, also eure Wohnung ist jetzt so verändert, dass da keinerlei Ausdünstungen, chemikalische Ausdünstungen sind, die dann eventuell deine Krankheitssymptome auslösen könnten. Ja, das ist sehr schwierig. Das lässt sich gar nicht immer so vollkommen machen. Ne? Weil wenn man da irgendwelche Gegenstände kauft oder reinbringt, müssen die ausdünsten. Mein Partner muss also dasselbe Waschmittel, wie ich verwende, was ich vertrage, verwenden. Und das ist also auch für den Partner und für die Familie einschränkend. Ne? Also das heißt, du kannst doch gar nicht, sagen wir mal, in ein Kaufhaus gehen oder in den Supermarkt, oder? Ich gehe da rein mit einem Umhang. Ich habe zwar Schmerzen, also in einigen nicht überall, und mit einem Atemschutz. Also mit einer richtigen Umhang und Atemschutz. Ja, oder auch mit einem Atemschutz und seht zu, dass mir keine Menschen in der Nähe kommen. Und machen dir Auspuffgase auch etwas aus? Ja, ja. Ich fahre mit dem Fahrrad Schleichwege, so neben Straßen, und weil ich nicht total isoliert sein möchte, und wenn ich Pech habe, geht das auch nicht. Wohnst du in einer Stadt? Ich wohne am Rande. Eigentlich wäre es ja für dich ideal, wenn du mitten tief im auf dem Land wohnen würdest, wo viel Natur ist. Ja, das haben wir auch gedacht, aber da sind, wenn was ist, ja, natürlich. Viele Schulmediziner gibt, die sich damit auskennen, das sind keine Ärzte. Zum Beispiel, aber das ist ein gutes Stichwort, für dich musste auch ein Besuch bei einem Arzt eine Tortur sein, weil da riecht es ja auch, gerade beim Zahnarzt zum Beispiel, nach vielen Chemikalien. Ja. Also ich habe einen guten Zahnarzt, der davon weiß, und da geht das dann so ab, also da das kannst du mich noch hören. Ich kann dich sehr gut hören, ja. Da muss das Fenster sehr weit aufgemacht werden und kaum Publikum sein, weil da ja auch Desinfektionspflicht ist. Da habe ich auch Schmerzen. Das kann natürlich auch gefährlich werden. Und ich habe dann immer, entweder kommt meine Mutter vorbei, wartet im Wartezimmer, oder mein Partner kommt mit. Ach so. Ist diese Erkrankung eine rein körperliche, also somatische Erkrankung, oder spielen da seelische Komponenten auch eine Rolle? Es spielt nitrosativer Stress eine Rolle, also oxidativer Stress, das ist jetzt sehr fachlich. Ja, was bedeutet das? Der kann durch freie Radikale sich bilden oder durch Sauerstoffverbindungen. Und die Betroffenen haben einen sehr hohen Bedarf an Nährstoffen, die von den Krankenkassen nicht finanziert werden. Es sind fast 9% in Deutschland schwer betroffen. Es gibt kaum Hilfen. Die müssen also ihre Therapie selbst bezahlen. Dazu zählen Entgiftungsinfusionen. Aber nochmal die Frage. Glaubst du, dass die Ursache mehr im Seelischen oder im Körperlichen liegt? Im Körperlichen. Ich bin da jetzt in einer neuen Forschung dabei, auch für Genetik mit, die auch eine Rolle spielt. In Graz. Natürlich kommen psychische Belastungen, also Stress, wenn man den ausgesetzt ist, verschlimmern die Symptome. Ja. Kann man medikamentös, therapeutisch etwas machen? Man kann also was machen, klar. Also das machen sehr wenige Mediziner, und das wird von den deutschen Krankenkassen nicht bezahlt. Dazu zählt eine Entgiftung mit körpereigenen Stoffen. Ja. Dazu zählt die Alpha-Liponsäure. Also jetzt wird es wieder sehr medizinisch, ich merke schon, sehr komplizierte Geschichte. Heißt also, bei den Betroffenen ist die Blut-Herz-Schranke durchbrochen, und diese Alpha-Liponsäure ist das einzige, stärkste Antioxidant, war die Blut-Herz-Schranke. Lass es uns nicht zu spezifisch machen, Elli. Das heißt, dein Leben ist seit 20 Jahren extrem eingeschränkt. Es war mal besser. Es kann sich bessern. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Zeit lang sogar einigermaßen manchmal also mit Umsteigen in der Bahn fahren konnte, dass ich so stabil war, dass ich natürlich diese Schäden habe, aber es war wie durch ein Wunder, dass ich ein bisschen am Leben teilnehmen konnte, und ich hoffe, dass es irgendwann wieder so wird. Das hoffe ich auch sehr für dich. Weiß man halt nicht, ne? Also, besteht die Hoffnung, dass du diese Krankheit nochmal ganz losbekommst? Nein, das ist damit musst du leben. Damit muss ich leben, ja, das muss ich einsehen, das habe ich vorher auch nicht eingesehen. Man will das am Anfang, also es geht vielen so gar nicht wahrhaben, weil man sieht von außen nicht unbedingt krank aus, man kann krank aussehen, nur etwas blass, und arme Beine sind alle dran. Hast du noch Freunde oder Bekannte? Du kannst doch nirgendwo hingehen. Ja, Ja, also das ist jetzt so ziemlich abgebrochen. Also außer mein Partner, also findet alles mit Freundschaften telefonisch statt. Mhm. Also auch meine Schwester habe ich seit Jahren nicht gesehen, also nur durchs Telefon. Wahnsinn, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, es ist und das ist nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie. Natürlich. Jetzt mal so, die hat mich mal eingeladen, ich musste mal absagen und habe ihr so Informationen darüber geschickt. Ne? Ist das eigentlich auch so bei Lebensmitteln, dass du darauf achten musst, was du isst? Ja, also ich muss da sehr drauf achten. Das kann sich auch mal ändern, weil jedes Nahrungsmittel ist zwar auch wieder so fachlich wie ein Fremdstoff und das kann sich bessern, das kann auch wieder schlimmer werden. Und diese Faktoren ist man auch schon zum Teil aus der Schliche gekommen. Ah ja. Also um auf deinen Eingangssatz zurückzukommen, der ganz große Luxus wäre für dich, mal an der Nordsee spazieren zu gehen. Ja. Sagen wir, übersetzt, unbeschadet an die Nordsee zu kommen, um da spazieren zu gehen. Ne? So muss man das sagen. Ja. Und dann die schöne Luft zu genießen. Mensch, genau. Eli. Ja. Ich würde es dir so sehr wünschen, dass es doch irgendwann eine Möglichkeit gibt, mit einem gereinigten Automobil, wo nichts dampft und stinkt, mal dahin zu kommen, um dir diesen Wunsch zu erfüllen. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf und das interessante Gespräch. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Gerne. Tschüss. Mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Gerne ein Autogramm, wenn es geht. Ja, gerne. Dann legst du auf. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Sebastian, 20. Guten Morgen. Hi. Hallo, Sebastian. So, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich eine, ich würde mal sagen, schon ziemlich extreme Fernbeziehung führe. Meine Freundin ist Dominikanerin, lebt in Santo Domingo, so 7.500 Kilometer von mir entfernt. Das ist schon sehr fern. Jo, kann man so sagen. Wie lange führst du diese Fernbeziehung? Also wir kennen uns jetzt seit anderthalb Jahren, seit wann wir so richtig zusammen sind, ist halt so ein bisschen schwer zu sagen, wenn das so über die Distanz läuft. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ich war da und habe Freunde besucht, die kannte ich von 2005 vom Weltjugendtag noch. Und ihre Mutter war damals auch bei uns in der Kirchengemeinde als Gast. Und dann hatten wir praktisch so eine Party, wo wir uns dann nochmal mit allen wieder getroffen haben und so. Und da war sie dann halt auch dabei. Und dann waren wir uns auf Anhieb ziemlich sympathisch. Ja. Und dann hat sich halt so entwickelt im Laufe der Zeit. Mein Mann, das ist natürlich ein krasser Vorgang, sich zu verlieben in der Dominikanischen Republik. Ja. Zu wissen, ich muss wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Wie oft habt ihr euch jetzt gesehen in den anderthalb Jahren? Also letzten Sommer war ich da. Sie hat im Sommer Geburtstag und dann habe ich sie zu ihrem Geburtstag überrascht und bin da als Überraschungsgast aufgetaucht. Na, das war aber dann eine große Überraschung. Ja, da hat sie auch, war sie ziemlich baff. Und jetzt über Weihnachten und Silvester war sie hier mich besuchen. Ah ja. Kommt sie denn aus einer etwas wohlhabenden Familie, dass sie sich das auch leisten kann? Ja, also sie studiert auch, das ist, ich sag mal, ja. Dann ist es hier etwas wohlhabender. Ich würde sagen Mittelstand. Mittelstand. Was studiert sie? Sie studiert Werbung. Ja, und ist in deinem Alter? Ja, sie ist ein halbes Jahr jünger als ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr jeden Tag skypt oder dergleichen macht. Ja, also wir schreiben praktisch in Anführungsstrichen ununterbrochen, geht ja zum Glück heutzutage dank Handys auch von unterwegs ohne Probleme und dann halt am Wochenende so oft geht Skype und ähnliches. Dennoch ist das natürlich eine harte Angelegenheit, wenn man zusammen ist und verliebt ist und sich nur zweimal jetzt gesehen hat in dem Jahr. Welche Perspektive hat diese Liebe? Was meinst du? Also wir sind beide total optimistisch, weil es uns halt beiden schon ziemlich ernst ist und auf lange Sicht die Perspektive ist, dass halt, wenn sie ihr Studium fertig hat, sie dann hier hinkommt und dann auf lange Sicht werden wir dann halt gucken, wie es sich dann so entwickelt, wo es uns hin verschlägt. Sie könnte ja hier auch noch weiter studieren vielleicht, so etwas. Wie kommuniziert er, in welcher Sprache? Momentan noch auf Spanisch. Du kannst so gut Spanisch? Ich hatte in der Schule in der Oberstufe 3 Jahre Spanisch und dann... Wie praktisch. Mittlerweile ist mein Spanisch da auch relativ gut, um da zu kommunizieren. Und sie fängt jetzt an, Deutsch zu lernen, so ein bisschen. Genau, sie soll dir das Spanisch noch mehr perfektionieren und du kannst ihr das Deutsche beibringen. Das ist natürlich perfekt. Dann hat sie was davon und du auch. Ja. Also, voller Optimismus. Ja. 7.000 Kilometer können euch nicht trennen im eigentlichen Sinne. Nee, eigentlich nicht. Ist zwar im Alltag natürlich schon schwer. Klar, man hat ja Sehnsucht. Wahrscheinlich vorstellen, ja. Aber... Doch, und so okay. Die Familien sind auch damit einverstanden? Ja, beide. Beide. Also sowohl meine Familie als auch ihre. Beide Familien kommen aus einem christlichen Hintergrund, habe ich gerade so verstanden. Jo. Ja, dann hat man da ja auch Gemeinsamkeiten gleich und kann da anknüpfen. Ja. Wann werdet ihr euch wiedersehen? Wenn alles gut läuft, dann im Sommer. Da möchte sie ganz gerne, wenn das alles klappt, mich besuchen kommen nochmal. Mhm. Wobei das natürlich für dich auch sehr, sehr toll ist, dort jemanden zu haben. Es ist ja ein traumhaft schönes Land. Soweit ich war noch nie da, aber ich glaube, es ist so, ne? Doch, also ich kann es nur empfehlen. Ja. Es ist wunderschön da. Wobei politisch alles heikel, ne? Es ist ja... Ach, also in der Dominikanischen Republik selbst geht es eigentlich klar. Das ist natürlich direkt das Nachbarland von Haiti. Mhm. Und dementsprechend gibt es da natürlich schon auch einige illegale Einwanderer. Ich meine, hat man ja selbst hier in Europa an den äußeren Grenzen. Und da ist es halt auch so, dass aus Haiti natürlich viele versuchen, darüber zu kommen. Ist das denn eine Demokratie? Die ja, ja, es ist eine Demokratie. Das ist eine Demokratie. Ah, ja. Ja, Sebastian, dann grüßen wir deine Liebste sehr herzlich von mir. Ja, sie kennt mich nicht, ich. Aber du kannst ja mal schöne Grüße ausrichten. Ja, mach ich. Und darf ich sie auch nochmal einfach ganz kurz auf Spanisch grüßen, weil ich weiß nicht, ob sie die Sendung gerade live mithört oder sich die hinterher im Internet anhört. Ja, natürlich, das darfst du. Okay, Mabel, yo te amo mucho y saludos de aquí y saludos de Domian también. Das klingt sehr nett, ich mag Spanisch gerne hören. Ich kann kein Wort Spanisch, aber es klingt schön, finde ich. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer zu lernen. Ja, naja. Sebastian, alles Gute, auf dass diese Liebe wirklich hält und dass danke. Ihr eine tolle Zeit zusammen danke. Haben werdet, wie und wo auch immer. Jo. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1:16 Uhr, 17 haben wir gleich und hier ist Jörn. Jörn ist 30. Guten Morgen, Jörn. Hallo. Hallo, Jörn. Das ist ja... Geil, dass ich jetzt dran bin. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ich sehe dich im Fernsehen. Ja, guck am besten nicht hin, weil das zeitversetzt gesendet wird und die Mundbewegung, das irritiert die Leute immer. Voll geil. Moin. Moin. Ich bin gebürtiger Ostfriese. Ach, das finde ich gut. Ja. Aus Oldenburg. Schöne Gegend. Ja, auf jeden Fall. Ich mag ja eure Inseln so gern da oben. Bitte? Ich mag ja eure Inseln so gerne. Wo ich noch nie gewesen bin. Also das Einzige, was ich kenne, ist Ostfriesland und Oldenburg. Da kenne ich gar nicht. Na, dann wird's aber mal Zeit, würde ich sagen. Ja, weiß ich wohl. Mein Thema willst du wissen, ne? Ja, sehr gerne. Leg los. Ja, also Einsamkeit. In Ostfriesland? Nee, in Oldenburg jetzt. In Oldenburg. Also, Einsamkeit in Oldenburg. Das hat sich hingezogen von Ostfriesland nach Oldenburg. Ich bin voll nervös, ey. Einsamkeit. Was machst denn du in Oldenburg? Ich habe eine Reha gemacht. Eine Reha? Weil ich krank war, psychisch krank. Ja. Schlimm, psychisch krank? Ja, Depression halt, ne? Ja. Und hatte halt damals früher nie wirklich viele Freunde. Mhm. Und das alles rührt her von einem damaligen Streit heraus mit einem besten Kollegen. Mhm. Mit 15 Jahren. Mein Vater hat sich nur eingemischt damals. Mhm. Und dann habe ich immer geglaubt, die wollen mich alle überall nicht haben. Ja. Also, du wirst überall rausgeekelt. Und dann halt ist halt das Selbstwertgefühl im Keller. Mhm. Das dann über Jahre hinweg. Also richtig schlecht ging es dir da. Ja. Mhm. Ich habe damals halt nicht gewusst, dass das auch schon eine Krankheit war, ne? Mhm. Ich sag mal so, ich hätte mit Sicherheit auch schon zum Jugendpsychologen gemusst. Ja. Ne? So, dann hast du dich richtig erwischt, erkrankt an Depressionen, Reha hinter dir und jetzt bist du in Oldenburg. Was machst du denn jetzt in Oldenburg? Bitte? Was machst du denn jetzt in Oldenburg? Ich mache eine Ausbildung. Als was? Was ich jetzt sagen soll. Achso, du willst gar nicht erkannt werden. Okay, dann... Nicht so wirklich. Nee, okay, musst du auch gar nicht. Ist auch völlig wurscht. Aber das Thema ist ja, dein eigentliches Thema ist ja Einsamkeit. Ja, und ich wohne erst in Oldenburg, also die Reha ging über ein Jahr. Ja. Und bin dann hier wohnen geblieben, weil ich damals noch eine Freundin hatte. Nun gibt es ja viele hübsche Mädchen in Ostfriesland, auch in Oldenburg, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist schon richtig, nur... man muss es auch können, ne? Die Schüchternheit ist das Thema. Du bist sehr schüchtern. Meine letzte Freundin, die war psychisch auch krank, ist als Kind oder Jugendliche missbraucht worden und da war es halt sehr schwierig, daran zu kommen, ne? Mhm. Ich habe nie gewusst, wie ich damit umgehen soll und habe mal gefragt, wollen wir heute vielleicht so ein bisschen kuscheln oder so? Ja. Und sie war auch sehr dominant. Ja. Und damit konnte ich nicht umgehen. Also zu der Zeit, vor drei, vier Jahren noch, da war ich noch sehr naiv, sag ich mal. Ne? War das deine einzige Freundin bisher? Die zweite. Also ich hatte bisher zwei. Mhm. Und die erste vor ihr, die kannte ich auch aus einer Klinik heraus. Aus was? Aus der Klinik heraus. Aus der Klinik heraus. Also waren beide, wenn man das so sagen will, irgendwie vorgeschädigt, was die Psyche angeht. Ne? Ja. Hast du denn, aber du hast sexuelle Erfahrungen schon gesammelt? Petting, ja. Bitte? Petting, ja. Achso, du hast noch mit keiner Frau geschlafen bisher. Nee. Mhm. Und die Einsamkeit bezieht sich auch jetzt wirklich darauf, dass du eigentlich eine Beziehung suchst und eine Liebe suchst und das bisher nicht so... Vor allen Dingen darauf, ja, auf jeden Fall. Das hat mich bisher regelrecht zerfressen. Das glaube ich. Ich habe mir jetzt von einem Psychiater Pillen geben lassen, die mir auch sehr helfen. Ja. Die hatte ich eigentlich schon vor Monaten nehmen müssen. Also seelisch geht's dir ja ganz gut eigentlich. Ja, also heute war ein Top-Tag. Also es geht ja, wie gesagt, auch um Freundschaften allgemein, ne? Männer und Frauen. Mhm. Und dann halt dahingehend zu Frauen. So. Mhm. Und ich bin jetzt im Verein angemeldet neu. Da bin ich jetzt ungefähr, ich sag mal, 5 Wochen dabei. Und ich habe mir immer gewünscht, dass man gleich am ersten Tag Freunde kennenlernt, ne? Ja, was ist das für ein Verein, wo du dich angemeldet hast? Kampfsport, ja. Ah ja, gut. So. Aber da sind auch keine Frauen, oder doch? Doch. Ist alles gemischt. Aber ist auf jeden Fall, und es ist ja ziemlich unrealistisch, dass man am ersten Tag gleich alle sieht und kennt und so, ne? Das stimmt. Das ist ja erst nach und nach, das entwickelt sich ja irgendwie. Genau. Und heute war ich dann beim Sport, das Training war richtig, richtig geil, mhm. ne? Und dann habe ich auf dem Weg von der Sporthalle zum Auto noch mit jemandem gesprochen. Mhm. So ein bisschen, wie sagt man das, Smalltalk. Smalltalk mit einer Frau? Nee, mit einem Mann. Mit einem Mann, ja. Das war egal, eben weil ich es eben jahrelang nicht gewöhnt war. Also, ja. Dass man mich allein schon anspricht. Ja, klar, verstehe. Und das funktioniert. Ja, also es gab Zeiten, da fühlte ich mich gut, wenn man zu mir du sagt, also ein Fremder. Ja. So, weißt du? Mhm. So ganz putzig ist das. und heute fühlst du dich toll, weil das gelungen ist mit dem Smalltalk, mit dem Typ. Ja, und dann toller Sport plus Gespräch. Ich war auf Wolke 7. Das glaube ich. So, aber jetzt müssen wir zum Thema Frauen zurückkommen. Ja. Du hast Sehnsucht nach einer Liebe, wahrscheinlich auch nach Sexualität? Ja, sicher, klar. Warst du schon mal bei einer Prostituierten? Nee. Da sprechen für mich zwei Gründe dagegen. Und zwar, erstmal ist es scheiß teuer. Allerdings, hast du recht. Meistens. Und, ich sehe dabei die Gefahr, dass man sich in die Frau verlieben könnte und da immer wieder hin will und dadurch arm wird. Ja, natürlich. Die Gefahr besteht auch, dass man sich verliebt. In der Regel sind das hübsche Mädels und... Ich sag's mal ganz grob. Ich sag's mal auf Deutsch, ja? Also ich wüsste ja gar nicht, wo ich rein muss. Ja. So, und der Besuch da wäre das einzige Grund, um zu wissen, wie es geht. Ja, und das muss nicht sein so. Nee, nicht. Nee. Da müssen jetzt andere Wege beschritten werden. Also, du bist ja aktiv, merke ich ja. Du bist da in einem Kampfsportverein, du hast heute schon niemanden angesprochen. Ja. Oldenburg ist natürlich nur keine Riesenmetropole, aber immerhin ist es eine Stadt, wo viele Leute auch aus dem Land sich an den Wochenenden hinkommen und auch zum Ausgehen. Ja. Jetzt musst du rausgehen und du musst und Frauen ansprechen. Ich glaube, heute war der erste Tag vom Rest meines Lebens irgendwie. Weil ich glaube, ich habe heute eine Entwicklung gespürt. Ja. Mit dem einen Gespräch. Ich glaube, dass das jetzt langsam anläuft. Ja, das glaube ich auch. Und ich fühlte mich heute echt so geil, also so toll. Das super. Das nicht, du. Super. Aber das kann wirklich ein Schritt sein, auch in Richtung, dass du demnächst mal mit einer Frau ein bisschen Smalltalk machst. Dann habe ich ja auch wieder Kopfkino, das Wort kennst du ja, ne? Ja, klar. Dann denke ich mir auch gleich, ja, und dann lernen wir uns kennen, also mit dem Typen jetzt. Ja. Von wegen um Geburtstag und so mal vielleicht oder irgendwelche in den Vereinen. Dann musst du, um Gültigprüfungen bestehen zu können, auch Kurse besuchen. Ja. Da sind ja auch Menschen dabei. Super, ich muss dir ein Kompliment machen. Ich habe wirklich schon oft mit Leuten gesprochen, die so vereinsamt sind. Und denen schlage ich das immer vor, genau das, was du jetzt gerade machst. Das du, ist weißt du, das wollte ich mir auch sagen. Ich habe auch schon in so einigen Foren nächtelang angegeben, Einsamkeit, Depri und Sehnsucht. Mhm. Leute da draußen, ihr müsst nicht meinen, ihr müsst nicht meinen, dass jemand bei euch klingelt. Nee. Man muss rausgehen. Und ihr müsst aber auch nicht glauben, dass ihr, wenn in einen Verein geht, sofort jemanden kennenlernt. Genau, nein, richtige Worte. Das entwickelt sich nur ganz nach und nach. Ja. Seid ihr selber, verstellt euch nicht. Also man muss geduldig sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und letzte Woche noch Donnerstag, da mussten wir irgendwie einen seitlichen Tritt ausführen. Ja. ich hab den Himmel jetzt richtig. Ich war echt schon am Ende daran, wieder aufzugeben, ne? Ja. Und ich war auch wieder hin. Ja, das ist alles ja richtig. Du lebst allein in einer Wohnung, Jörn? Ja. Ja. Und wie lange bist du jetzt in Oldenburg schon? Knapp 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Ja. Ja, gut, dann musst du jetzt auch musst du Gas geben, ja, finde ich. Das tue ich jetzt auch. Bist du denn auch ein Typ, der sich traut, abends in eine Bar oder in eine Disco zu gehen? Es ist für mich zurzeit noch unvorstellbar. Ja. Alleine Samstagabend auf Tour und auch noch nüchtern. Mhm. Geht irgendwie gar nicht. Also du trinkst gar nichts. Doch schon? Doch. Also ich habe auch andere, ich habe auch schon einen Bekannten noch aus dem letzten Reha noch, mhm, mit dem ich wohl mal was mache, aber der ist eher so ein zurückhaltender Typ. Ich bin eher so ein offener Kerl, mhm, der auch mal jemand anspricht, aber der ist meistens, der ist verliebt und nett alles, aber der ist ziemlich zurückhaltend und der spricht nicht viel und ja. Also es werden sich sicher Situationen ergeben, dass du vielleicht mit Leuten auch aus dem Verein, ja, dich klar, mal samstags trifft und dann geht man gemeinsam auf die Rolle. Ja, klar. Und so ist es mühsam, es kann noch eine ganze Weile dauern, aber ich bin sicher, du bist ein netter Kerl, dass du eine Frau findest und eine Freundin finden wirst und eine ich große Liebe. Ich denke auch, bin mal optimistisch. Ich meine, ich will das vor lauter Euphorie nicht zu hoch stapeln. Nein, aber man muss Hoffnung haben. Und wenn du eine Freundin, wenn sich da was anbahnt, ne, ja, spiel nicht den großen Macker. Sag ihr gleich, dass du noch nicht viel Erfahrung hast. Da stehe ich sowas von zu. Ja. Musst doch. Gar nicht. Ja. Ich verstehe mich für niemanden mehr. Nee, das ist der richtige Weg. Ich habe lange genug gemacht. Ja. Nee, Mensch. Gut. Also ja, ich bin optimistisch, was deine Person anbelangt. Ich glaube, du wirst das schaffen. Ich glaube, ich auch. Ja. War heute ein guter Tag für dich und das war jetzt auch der Abschluss, dass wir beide miteinander haben reden können. Freut ja, vielen mich. Dank. Freut mich sehr. Mich auch. Alles Gute, viel Glück und schöne Grüße in den hohen Norden von hier. Besten Dank, ne? Tschüss. Beste Grüße an das Team. Tschüss. Tschüss. Hier ist Michael. Michael ist 35. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Michael. Grüß dich. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, ich hatte gestern schon mal angerufen, aber live, ja gut, da war das Thema wahrscheinlich nicht ganz richtig. Also zum Luxus. Thema heute, bitte? Zum Luxus hast du gestern angerufen. Zum Luxus, ja, genau. Ja. Zum Luxus hatte ich angerufen. Nee, aber mein Thema ist eigentlich, ich habe mir einen Traum erfüllt, ja, habe allerdings viele Sachen einbüßen müssen. Ich habe jahrelang, also über 10 Jahre in einer Einzimmerwohnung gewohnt, in Miete, mhm, und habe parallel dazu halt sehr viel Geld gespart. Also das, was ich verdient habe damals, habe ich halt auch gespart. Was hast du gearbeitet? Verschiedene Sachen. Also ich habe Inventuren gemacht, hier im Rhein-Main-Gebiet, im Bundesgebiet. Ich habe Sozialpädagogik studiert, mhm, jetzt bin 10 Jahre auch in dem Job jetzt tätig. Ja. Und ja, gut, wenn man eine Einzimmerwohnung hat, da kann man sich jeden Monat schon ein Batzen zurücklegen. Also du hast damals in deinem Job gearbeitet und nebenher noch Sachen gemacht. Und nebenher Jobs. Noch Sachen gemacht, mhm, ganz genau, ja. Also wenig Zeit auch für mich gehabt, weil in der Familie damals bei mir, da wurde ganz klar differenziert, das ist die eine Familie, das ist die andere Familie. Also meine Mutter, die hat nach meinem Vater nochmal geheiratet, mhm, hat nochmal 2 Kinder gemacht und wir waren eigentlich eine reiche Familie, aber meine Mutter hat da schon Abschnitte gemacht, weil den Papa, den ich habe, also mein Vater, den ich habe, ist Alkoholiker, hat noch 3 Kinder, die auf einer Schule für Sonderpädagogik damals waren. Mhm. Und ja, haben jetzt mittlerweile auch Kinder und sind Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Und jedenfalls hat sie mich immer spüren lassen, aus dir wird nichts und du kannst nichts und was weiß ich was. Und dann habe ich, das hat mir damals den Ehrgeiz gegeben, zu sagen, okay, ich hau rein. 10 Jahre in einer Einzimmerwohnung gewohnt und viel Geld zurückgelegt. Für was hast du das Geld zurückgelegt? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Also mein Ziel war es damals, weil meine Mutter damals einen Bauunternehmer geheiratet hatte und hatte auch ein Mehrfamilienhaus. Mein Ziel war es, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Ach. So, das habe ich auch gemacht. Das hast du gemacht jetzt? Das habe ich gemacht. Du bist stolzer Hausbesitzer. Ich bin stolzer Hausbesitzer, habe mittlerweile 11 Wohnungen, ja. Wow. Man glaubt sich, ja, ich habe jetzt noch ein zweites Haus gekauft, habe allerdings dann auch parallel immer in dieser Einzimmerwohnung gewohnt, ja. Um sparsam zu sein und das ganze Geld in die Häuser gepumpt oder in das Haus gepumpt. Mhm. Richtig. Wie viel Geld hast du für die Häuser jetzt bisher ausgegeben? Ja gut, bezahlt sind sie ja noch nicht. Also ich muss ja ein Darlehen aufnehmen. Ja. Aber bezahlt habe ich jetzt 700.000 Euro für die 2 Häuser. Inklusive Darlehen ist das. Darlehen ist das jetzt. Oder hast du schon 700.000 hingelegt? Nee, hingelegt habe ich die Hälfte etwa. Die 350, Hälfte? 350.000 Euro. Ich meine, das ist natürlich auch schon eine gigantische Summe. Wenn du in 10 Jahren 350.000 Euro gespart hast. Ja gut, länger. Also ich habe ja angefangen, ich habe damals Kfz-Schlosser gelernt. Dann habe ich Zivildienst gemacht. Ich war nebenbei immer arbeiten. Und ich konnte mir im Monat locker 1.000, 2.000, 3.000, manchmal 4.000 Mark zurücklegen durch die Inventuren, die ich gemacht aber habe. Aber dann hast du doch auf alles verzichtet in dieser Zeit. Auf allen Luxus, den man sich sonst so gönnt. Ja. Kein Auto, kein Urlaub, keine dollen Klamotten. Doch, Auto hatte ich gehabt. Also ein Auto hatte ich... aber wahrscheinlich eine alte Mühle, oder? Eine alte Mühle, ja. Einen alten E-Kadett damals hatte ich, ja. Ja. Und eine alte Mühle. Und das, genau, und so bin ich jetzt, wie ich jetzt bin. Das ist so, also das merke ich jetzt in meinem Leben. Ich bin jetzt 35, ich habe jetzt eine Freundin gehabt, vor einem halben Jahr noch. Wir haben immer noch guten Kontakt miteinander. Ich habe dann bei ihr auch teilweise gewohnt, ja. Hast du im Moment jetzt auch noch diese Einzimmerwohnung? Nein. Nee. Jetzt bin ich umgezogen, deswegen hatte ich angerufen, jetzt habe ich eine Fünfzimmerwohnung. In deinem Haus? In meinem Haus. In deinem Haus, ah ja. Genau, das zweite Haus, was ich gekauft habe, das ist ein Dreiparteienhaus, jeweils mit fünf Zimmern, also drei Wohnungen mit fünf Zimmern. Und da habe ich jetzt seit einem halben Jahr eine Wohnung bezogen. Und das andere Haus, wie groß ist das? Das sind zwei Zimmerwohnungen jeweils, beziehungsweise unten im Keller sind jeweils eine Einzimmerwohnung. Und wie viel Zweizimmerwohnungen sind in diesem Haus? Sechs Zweizimmerwohnungen, zwei Einzimmerwohnungen und wo ich jetzt hier in dem Haus bin, drei Fünfzimmerwohnungen. Das gibt natürlich auch gute Miete. Das heißt, so kannst du deine Darlehen gut abbezahlen jetzt. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja, nee, also es bleibt auf jeden Fall was übrig. Was ich sagen wollte und was eigentlich mein Thema ist, ich meine, auf der einen Seite, ich sage jetzt, okay, ich habe die ganze Zeit länger als zehn Jahre in dieser Einzimmerwohnung gewohnt. Jetzt, deswegen hatte ich gestern angerufen zum Thema Luxus, jetzt bin ich umgezogen in eine Fünfzimmerwohnung. Aber jetzt kommt's, wie du eben schon sagtest, ich habe auf ganz viele Sachen verzichtet. Ja. Und ich jetzt als 35-Jähriger, meine Freundin hat deswegen damals auch Schluss gemacht. Also wir haben immer noch guten Kontakt miteinander. Das war auch mit ein Grund, warum ich umgezogen bin. Damals, vor einem halben Jahr noch, habe ich gedacht, mein Gott, Michael, sollst du da jetzt umziehen? Das ist doch Blödsinn. Eine Einzimmerwohnung reicht ja doch 40 Quadratmeter. Was willst du da jetzt umziehen? Aber ich würde sie heute nicht mehr missen. Nicht mehr missen. Ich nutze zwar nicht alle Räumlichkeiten, also ich bin gerade im Wohnzimmer, vielleicht merkst du das, dass es gerade ein bisschen halt. Ein bisschen, ja. Also du genießt das sehr in dieser Wohnung jetzt. Ja, weil es ein Riesenraum ist, kaum was drin steht, ja. Aber du hast viel geopfert dafür. War das, was du geopfert hast, war das gut im Nachhinein? War das gut. Also ich weiß, was ich jetzt habe, ja. Also du hast materiell, hast du jetzt wirklich was, das kann man sagen. Materiell habe ich was, genau. Aber emotional... Also ich bin schon geknickt. Also ich war vor 10 Jahren war ich auch krank, sehr lange Zeit. Ja. Da habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht, weil ich total am Rad gedreht habe. Also Sie der Studien. Richtig, genau, während der Studienzeit war das. Auch Depression, Angstzustände. Wenn ich in Kommunikation mit Leuten getreten bin, hatte ich das Gefühl, die Leute, die wollen nur mit mir kommunizieren. Um mich kommunikativ, sag ich mal, auszubeuten. Die Freundin, das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Hattest du die über längere Zeit, die letzten Jahre, oder nur kurz? 7 Jahre. Das heißt, die hat diese ganze magere Zeit, wo du so sparsam gelebt hast, hat die mitbekommen und irgendwann ist es ja so auf die Nerven gegangen, dass es nicht mehr ging. Richtig, genau. Das wenn man so eine Sache so durchgezogen hat, muss man doch so im normalen Leben sehr geizig auch sein. Oder? Geht doch gar nicht anders. Ja, das wollte ich dir eben sagen. Das hat mich geprägt, ja. Das hat mich geprägt und ich merke es heute immer noch, wie ich drauf bin, dass ich wirklich genau gucke. Also ich esse bei mir, also ich arbeite im pädagogischen Bereich. Ich hoffe, es erkennt mich ja keiner. Na gut, wie dem muss ja nicht weiter was erzählen. Gut, jedenfalls... ich esse bei mir auf der Arbeit, muss dafür nichts bezahlen oder nur relativ wenig. Ja. Verdiene ganz gut in diesem Bereich, in dem ich arbeite. Ja. Und habe morgens viel Zeit und abends viel Zeit, weil ich nur Teilzeit arbeite und somit auch weniger Steuern zahle. Gut, natürlich das zu versteuerte Einkommen entsprechend ist natürlich dann hier angerechnet, was ich an Mietseinnahmen habe. Ja. Aber... Ich habe auch die Auslagen an sich, ja, und ich bin echt gerade dabei zu sagen, Michael, du musst mal deinen Bobbes mal hochkriegen und dich jetzt so, ja, etwas, weil manche Dinge... Moment, was etwas? Etwas normaler werden oder was? Ja, nennen das mal normaler Wenn. Mhm. Andere Leute gehen zum Friseur, den Michael nimmt die Haarschneidemaschine, macht selber. Ach so. Na gut, die also da wird jeder Pfennig, ja? Jeder Cent wird da überlegt, kann ich den ausgeben, wie gebe ich den aus, kann ich den sparen? Da wird schon überlegt, ja. Genau, da wird und schon wahrscheinlich überlegt, die arme Freundin in diesen 7 Jahren, du bist wahrscheinlich nie mit der in Urlaub gefahren. Im Urlaub war ich nicht. Also bist du mit der Freundin? Bist du mit der Freundin einmal Pizza essen gegangen? Ja. Das schon. Also Essen waren wir schon. Wer hat da bezahlt? Schon, die Freundin oder du? Nein, also wir haben immer noch guten Kontakt miteinander. Ja, weil ich bin gerade dabei bei ihr zu Hause, weil sie selber hat auch Eigentum. Ja, da bin ich gerade dabei, die Küche zu machen. Und sie selber hat gesagt, also in unserer Beziehung, das, was wir erlebt haben, da war es schon 50-50. Ja, also das war schon in Ordnung. So. Also ich habe mehr so an mir gespart, an Klamotten, ja, weil ich habe nicht die Klamotten, also damals von meiner Mutter, der Lebensgefährtin ist verstorben, da habe ich, wie viel Hemden habe ich bekommen und wie viel Anziehsachen, ja, und ich bin auch so ein bisschen ökologisch, so als Pädagoge ist man ja ökologisch, also ziehe ich auch die Klamotten an, ja. Aber, was muss ich jetzt in der nächsten Zeit, was meinst du, was muss ich verändern, damit du wieder normaler wirst? Du kannst es ja jetzt leisten. Ja gut, ich konnte es mir eigentlich die ganze Zeit leisten. Das muss bei mir im Kopf Klick machen. Ja, was muss klicken, damit du was dann veränderst? Also Klick hat es mehr oder weniger jetzt schon gemacht, wie die Freundin gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, es geht nicht mehr. Ja. Und wir haben ja intensive Gespräche im Nachhinein auch geführt. Wie gesagt, wir haben guten Kontakt miteinander und es geht nicht mehr. Sie hat gesagt, du bist, wie du bist und das ist einfach so. Sag mal ein paar Beispiele, was du dann jetzt konkret ändern möchtest in deinem Leben. Kann ich nicht genau sagen. Ich bin ja noch mal zum Friseur gehen und nicht mehr selbst schneiden zum Beispiel? Nee, eigentlich nicht. Da fängt es schon an, ja. Aber normalerweise müsste man es machen. Ich habe mich gerade mit einem Kollegen unterhalten, der hat gesagt, der geht alle 4 Wochen ganz normal zum Friseur. Ja, mein Gott. Wie wär's denn, wenn du dieses Jahr mal schön so richtig toll in Urlaub fährst? Nach Amerika, nach Kalifornien, schlage ich vor. Oh mein Gott. Das Haus alleine lassen, die natürlich. Miete alleine ja, lassen. Das geht mal. Hier, ich werde mir in die Hose pinkeln, wenn ich bei meiner Freundin war für 2-3 Tage, ja, und dann habe ich immer... Aber das ist doch schrecklich, Michael, das ist doch schrecklich. Da hat man Besitz und du wirst zum Sklaven deines Besitzes. Du sollst doch von deinem Leben was haben, dein Leben ein bisschen genießen und es schön haben. Das ist doch furchtbar. Ich hoffe, die nächste Partnerin, die ich jetzt hoffentlich irgendwann mal kennenlernen, weil so schlecht sehe ich auch gar nicht aus, ja, dass ich, Gott, Eigenlob stinkt, aber so ist es halt, dass die mich da schlecht umkrempelt. Ja. Weil ich alleine denke, wenn man sich selber reflektiert, wird das nichts. Aber wichtig ist schon mal, so ein bisschen hast du ja schon so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sich da was ändern muss. Das ist ja schon mal der erste Schritt und ganz wichtig. Michael, danke für den Anruf. Das war ein ganz anderer Aspekt noch zu unserem gestrigen Thema Luxus. Ich danke dir und hoffe, dass du ein bisschen lockerer wirst demnächst und das genießen kannst. Ich möchte es auch, wie gesagt, so die Eigenreflexion, ja, das ist so eine Sache, wenn jemand anderes... Das kann man trainieren, sage ich dir. Das kann man trainieren, ja. Irgendwann habe ich es wieder drauf, wenn du 15 Jahre noch länger die ganze Zeit gespart. Ja. Nein, ich will mich natürlich verändern. Es kann nicht sein, wie du eben schon sagtest, ja. Genau. Ich kann nicht Sklave hier was... Ne? Genau. So, Michael. Wie hast du es ausgedrückt? Ich weiß gar nicht. Man darf nicht Sklave von dem Eigentum und vom Besitz werden. Ne? Genau. Man muss es ja genießen können. Michael, alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Ein Autogramm hätte ich ganz gerne noch. Geht das? Du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Super. Tschüss. Danke dir, ne? Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns. Und so hat uns auch Almut erreicht. Und Almut ist 47. Guten Morgen, Almut. Moin. Almut, um was geht's bei dir? Mir geht's darum, dass Zeit Luxus ist für mich. Zeit ist Luxus? Ja. Den Luxus habe ich mittlerweile. Den hatte ich lange Jahre nicht. War auch eine harte Zeit. Warum ist heute Zeit für dich Luxus? Ja, weil ich gemerkt habe, dass man Zeit für sich braucht, Zeit für seine Freunde braucht, Zeit braucht, um wieder zu regenerieren, Zeit, das Leben auch genießen zu können und Freude am Leben zu haben. Was hast du denn früher mit deiner Zeit gemacht, damit dass du sie nicht hattest? Und das war der Beruf, ne? Was war das für ein Beruf? Ich bin Ärztin. Mhm. Und ich habe lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Und da war das im ersten Krankenhaus einfach so, dass wir nur 3 Kollegen waren. Ja, und irgendjemand musste halt auch mal Urlaub machen, jeder brauchte Urlaub. Mhm. Und dann war man halt mit 2 Kollegen, die dann die ganzen Dienste auffangen musste. Das heißt, es waren dann halt die 7 Dienste in 13 Tagen. Mhm. nach dem Dienst, nach 24 Stunden, konnte man nicht nach Hause gehen, weil die Station ja noch gemacht werden musste. In welchem Bereich hast du da gearbeitet? In der Chirurgie. In der Chirurgie? Da mussten noch Haken gehalten werden, Patienten mussten aufgenommen werden, Visite musste gemacht werden, Patienten mussten entlassen werden. Mhm. Und da war man halt dann nach 24 Stunden nochmal so 7-8 Stunden im Haus unterwegs. Ja. Und ist dann nach Hause gekommen. Das hat man dann 7-mal hintereinander gemacht in 13 Tagen. Und danach wusste man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist. Wie viele Jahre hast du das so gemacht? Das habe ich da 3 Jahre gemacht. Dann ging es etwas besser. Da war ich dann in einem anderen Krankenhaus, anderes Fachgebiet. Da wurde es dann etwas besser. Und seit 4 Jahren habe ich es richtig gut. Seit 4 Jahren hast du es richtig gut. Was machst du denn jetzt seit 4 Jahren? Ich bin Notärztin. Du bist Notärztin? Ja. Ja, aber da würde ich jetzt spontan denken, das ist, mein Gott, das ist ja mega stressig und belastend, Notärztin zu sein. Ja gut, aber ich habe seitdem Zeit für mich, weil die Zeiteinteilung oder die Arbeitsbelastung ein anderes. Ich habe 10 Dienste im Monat. Mhm. Also du fährst mit dem Krankenwagen raus, mit dem, genau. mit dem Rettungswagen. Genau. Also richtig hardcore, überall wo richtig was Schlimmes ist, bist du da. Ja. Bist du da. Genau. Unter anderem. Genau. Mhm. Und das sind dann immer 10 Dienste auf 24 Stunden. Ja. Und im Monat? Im Monat. Oh ja, das klingt ja nicht so schlecht. Es sind aber trotzdem 240 Stunden, ich arbeite. Ja. Aber die anderen 20 Tage sind meine Freizeit. Ach, da kannst du machen, was du willst. Da kann ich machen, was ich will. Das klingt wirklich attraktiv, finde ich. Wobei, ja. Wobei natürlich diese 10 Tage, die sind dann auch hart, ne? Die sind hart. Ich nehme in Kauf, dass ich dafür 270 Kilometer fahren muss. Das heißt, zu den 240 Stunden Arbeitszeit kommen noch 50 Stunden Fahrzeit. Mhm. Das machst du seit 4 Jahren jetzt, hast du? Mache ich seit 4 Jahren. Ja. Aber dennoch stelle ich es mir seelisch, psychisch sehr belastend vor, als als Notärztin oder auch als Notpfleger zu arbeiten. Weil du so oft konfrontiert wirst mit manchmal wahrscheinlich fassungslosem Leid. Das schon, aber die Zeit, mit der ich in diesem Leid konfrontiert werde, die ist relativ begrenzt. Ich gebe dieses Leid, um es mal so krass auszudrücken, dann, nachdem ich meine Arbeit erledigt habe im Krankenhaus, ab. Mhm, das stimmt, Zeit, ja. Mit der ich mit diesem Leid konfrontiert werde, die ist, ja gut, das hängt davon ab, wie schnell man die Situation in den Griff bekommt. Mhm. Das können mal 2 Stunden sein, dass man kämpft. Das kann auch mal sein, dass man nach einer halben Stunde schon seine Arbeit gut gemacht hat und im Krankenhaus ist. Das stimmt. Dann kommt der Patient in den Krankenwagen, man fährt ihn ins Krankenhaus oder gar in den Hubschrauber und dann hast du danach dann nichts mehr damit zu tun. Genau. Und manchmal hat man auch das Glück, dass man eine Rückmeldung kriegt und hört dann vielleicht, dass es dem Patienten wieder gut geht. Mhm. Manchmal kriegt man auch eine andere Rückmeldung. Auch schlechte Nachrichten. Ja. Aber ja gut, Freude und Leid liegen da ziemlich eng beieinander. Mhm. Du fährst auch auf Autobahnen und Straßen, wenn dort ein schwerer Unfall passiert ist. Genau. Was war das für dich bisher Schwierigste, was du gesehen und erlebt hast? 2 Sachen. Das eine war ein 7 Tage alter Säugling. Mhm. Dem war es bis dahin gut gegangen. Und auf einmal ging es ihm schlecht. Und wir sind alarmiert worden. Und ja, dem Kind ging es früher wirklich schlecht. Und ich habe es auf schnellstem Wege in die Klinik gebracht, weil für mich keine Option bestand, dieses Kind irgendwie so zu therapieren, wie ich gedacht hätte, dass seiner Krankheit gerecht wird. Und es hat sich herausgestellt, dass es dieses Kind ohne linke Herzkammer zur Welt gekommen ist. Mhm. Und dieses Kind ist am gleichen Abend noch trotz Anwesenheit von erfahrenen Kinderherzchirurgen aus dem Herzklinikum verstorben. Mhm. Mhm. Und das andere war ein schwerer Verkehrsunfall. Da ist ein 18-jähriges Mädchen als Beifahrerin nach einem Disco-Besuch verunfallt. Mhm. Und eigentlich hatte ich keine große Hoffnung, dieses Mädchen lebend ins Krankenhaus zu bringen. Sie hat dann das Krankenhaus lebend erreicht, hat dann 2,5 Wochen gegen den Tod gekämpft. Das war außer Gesicht und Arme, war alles schwerst verletzt. Außer Gesicht und Arme, war alles schwerst verletzt. Ja. Mhm. Und sie lebt, sie genießt das Leben. Mhm. Und sie geht mit einem Polizeibeamten mit mir in Schulen und wir vermitteln jungen Leuten die Gefahr, die im Straßenverkehr ist, um diese jungen Leute. Ach, sie ist wieder so hergestellt, dass sie mit dir in Schulen gehen kann und davon erzählen kann. Genau. Mhm. Es prägen so und brennen sich dir doch sicherlich auch sehr schlimme Bilder ein, die du an so Unfallstellen siehst. Wenn man nur schon mal auf der Autobahn vorbeifährt, dann denkt man schon, mein Gott, wie mögen die Verletzten aussehen? Wie gehst du mit diesen Erinnerungen um? Die hast du ja im Kopf, die Bilder. Ja, aber es sind Bilder, die mich zum Glück nicht irgendwie jetzt auch bis in den Schlaf oder in Träume verfolgen. Kannst du abschalten, wenn der Dienst vorbei ist? Ja, also manche Bilder kommen halt, wenn man gewisse Gerüche wahrnimmt oder gewisse Bilder sieht oder über Sachen spricht, kommen so Bilder wieder hoch. Mhm. Aber ich kann abschalten. Ich kann danach auch sagen, es ist gut. Ich kann jetzt ja im Nachhinein auch nichts mehr dran ändern. Mhm. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich bin nicht Herr über Leben und Tod. Mhm. Da gibt es eine höhere Macht als mich. Ich kann nur versuchen, diesen Menschen zu helfen. Ja. Und das ist wiederum auch wahrscheinlich... Mit allen Möglichkeiten, die ich habe. Ja. Das ist wahrscheinlich auch das tolle Erfolgserlebnis für dich oder für euch, die ihr das macht, dass ihr nun wirklich oft Menschen wirklich das Leben rettet und ihnen zur Seite steht. Wenn es euch nicht gäbe, wären diese Menschen tot. Ja. Das ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man dann nach Hause kommt. Man hat schlimme Sachen erlebt, aber man hat ja auch dann viel Gutes bewirkt. Eben. Mhm. So, jetzt hast du gerade gesagt, das ist für dich eine ganz tolle Sache, weil du so viel Zeit jetzt hast. Was machst du in dieser Zeit, die du übrig hast, die vielen anderen Tage im Monat? Ja, ich nehme mir Zeit für mich. Was heißt das konkret? Was machst du dann? Dass ich Sport mache oder einfach mal abhänge und nichts mache und einfach mal im Garten sitze und genieße. Einfach genieße. Mhm. Die Zeit habe, genießen zu können. Müßiggang. Genau. Mhm. Ohne mich rechtfertigen zu müssen. Dann bleibt auch mal was liegen. Ja, ja. Es gibt ein schönes Buch von Hermann Hesse, das heißt Die Kunst des Müßiggangs. Genau. Das muss man ja auch lernen, Müßiggang zuzulassen und sich dem hinzugeben. Ich habe natürlich noch so komische Hobbys, nämlich? Die meinen Müßiggang manchmal stören. Was? Die auch mal akut sind. Was sind das für Hobbys? Feuerwehr? Ja. Ja, du bist aber drauf. Notärztin und dann noch Feuerwehr? Ja. Dich zieht's aber wirklich an, ne? Die Katastrophen ziehen dich an. Und was noch? Ja, ich stehe dann hier beim Wohnort dann auch für außerdienstliche Notarzteinsätze zur Verfügung, wenn ein zweiter Notarzt gebraucht wird. Mhm. Oder für Großschadensfälle als leitende Notärztin. Oder Polizei ruft mich schon mal an und will eine Blutprobe haben. Du bist aber mit Leidenschaft bei deiner Sache, ne? Ja. Das höre ich schon so. Wie sieht's privat aus? Freund, Freundin? Ich habe einen Freund, ja. Freund. Genau. Und das ist alles miteinander vereinbar jetzt so? Es ist schwierig, weil er in einem ganzen noch geregelten Beruf eigentlich arbeitet. Mhm. Gut, auch nicht immer mit planbarem Feierabend. Und wenn er dann abends um 19:30 nach Hause kommt, ich habe am nächsten Tag Dienst, dann bin ich um 10 Uhr schon im Bett. Schon, aber in deiner Zeit früher, so wie du es gerade geschildert hast, war es ja wahrscheinlich noch viel schwieriger, das mit einer Beziehung. Da ging gar nichts, da hatte ich ja nicht mehr Zeit für mich. Ja, ja, genau, ganz genau. Du bist jetzt, was habe ich gerade gesagt, 47. Ja. Ist das jetzt so ein Plan, so ein Berufsplan für dich, dass du das so bis vielleicht zur Rente so weitermachen möchtest? Wenn die Bedingungen so bleiben, ja. Ah, das kann man also auch. Gibt es Ärzte und Ärztinnen, die im Notdienst arbeiten, die schon etwas älter sind? Ja. Das gibt es? Mhm. Ah, ich dachte immer, das wären eher so die jüngeren oder mittelalterlichen Leute. Ich habe zwei Kolleginnen, die älter sind als ich. Mhm. Und auch unser ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes ist auch älter als ich. Gut, der sitzt natürlich die Hälfte der Zeit auch im Büro. Ja. Aber er nimmt noch aktiv am Notabgeschehen teil. Verstehe. So, das hat mich jetzt sehr gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben. Ich hoffe allerdings, dass wir in deinem Dienst uns nie sehen werden. Ich tobe ja nicht in Köln rum. Naja, wo auch immer. Das ist schon ein toller Job, den ihr da macht und das muss man immer wieder sagen, wie wichtig das ist und das gebührt höchste Anerkennung. Den muss man mit Leidenschaft machen und das kann nicht jeder und da habe ich auch Verständnis für, dass Leute sagen, ich kann das nicht. Mhm. Ja, es ist nicht jedermanns Sache. Sagen wir mal 25 Jahren hätte ich es auch noch nicht gekonnt. Mhm. Man braucht vielleicht die Überzeugung, das musste erst in mir reifen oder ich musste erst die Reife erlangen, sagen zu können, dass ich das kann, dass ich dieses Elend auch sehen kann. Ja, verstehe. Das war nicht immer so. Almut, vielen Dank. Gerne. Alles Gute und viel Erfolg bei deiner Arbeit wünsche ich dir. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Und wir machen weiter mit Sebastian. Sebastian ist 31. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Sebastian. Was ist dein Thema? Und zwar, mein Thema ist, ich mache mir tierische Sorgen um meine Freundin. Warum? Die arbeitet im Einzelhandel, ist beruflich ziemlich eingebunden, arbeitet dort schon seit ca. 12 Jahren jetzt. und hat so viele Stunden gearbeitet, von 9 bis 20 Uhr tagtäglich bis Samstag. Und ich habe das Gefühl, dass sie mittlerweile auf einen Burnout zuläuft. Ich weiß nicht, wie kann ich nicht ganz genau erklären, weil sie redet auch nicht wirklich mit mir. Sie verschließt sich mir gegenüber. Und ich merke das. Wie magst du es denn? Woran magst du das? Ich merke das jetzt so innerhalb der Beziehung. Weil wir sind jetzt... an was magst du es? Nach 14 Jahren sind wir jetzt seit 7 Monaten zusammen. So. Und das Ding ist... Moment, seit 14 Jahren seid ihr zusammen? Nein, ich kenne sie seit 14 Jahren. Wir waren vor 14 Jahren mal kurzzeitig zusammen. Ach so. Ja, und da hatten die Eltern was dagegen, das ging dann nicht gut. Und dann haben wir uns nach 14 Jahren wiedergefunden, endlich. Ja. Und sind jetzt seit 7 Monaten zusammen. Und ich merke das halt in Gesprächen, wenn sie irgendwie dann mit der Laune total abkippt, mir gegenüber dann auch aggressiv wird. Und jede Kleinigkeit irgendwie zum Anlass nimmt, dann auch einen Streit auszumachen. Bist du sicher, dass es an ihrer Erschöpfung liegt? Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ihr eine Beziehungskrise habt? In keinster Weise. In keinster Weise? In keinster Weise. Also ich tue wirklich, ich trage die Frau auf Händen, ich tue alles für sie. Das heißt ja nicht, dass, auch wenn du alles für sie tust, heißt das ja nicht, dass sie in der Beziehung zufrieden ist. Ich frage dich nur. Ich will es ja nicht einreden. Nein, das ist schon richtig. Nur, ich sag mal so, wir haben beide unsere Freiheiten. Sie macht ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Wir sehen uns dann auch am Wochenende, wenn sie dann Zeit hat. Und ich habe nicht bisher wirklich nicht das Gefühl, auch innerhalb der Gespräche, so weit kommt sie mir entgegen, nicht feststellen können, dass da irgendwie eine Krise innerhalb der Beziehung ist. Also ihr lebt noch nicht zusammen, ihr habt jeweils eine Wohnung. Getrennte Wohnung. Ich habe jetzt nach sechsmonatiger Obdachlosigkeit endlich geschafft, mich wieder zu bekrabbeln. Oh, du warst obdachlos? Ja, ich war obdachlos. Wie lange? 6 Monate jetzt. Hast du gerade gesagt, ja. 6 Monate. Ja, ich bin davor schon mal ein Jahr obdachlos gewesen. Immer unglückliche Beziehungen gehabt mit Frauen. Haben die Frauen, haben die unglücklichen Beziehungen dich in die Obdachlosigkeit getrieben? Ja, im Endeffekt meine Ex-Ehefrau, die ist dann mit dem Kleinen einfach abgehauen, den ich jetzt auch schon seit ungefähr 6 Jahren nicht sehe. Und ja, dann ist halt der ganze Konstrukt in sich zusammengebrochen. Konnte die ganzen Rechnungen nicht mehr bezahlen. Sachen, die sie auch einfach irgendwie unterschlagen hat, sind dann über mir zusammengebrochen in finanzieller Hinsicht. Hattest du denn zu der Zeit einen Job? Den Job hatte ich, bis dann natürlich das mit der Ehe gecrashed ist. Die hat auch bei meinem Chef angerufen, da irgendwelche Sachen und Verleumdung gestartet. Ach so. Von wegen, ich wäre gewalttätig ihr gegenüber geworden und dergleichen. Und das ist absolut... Also hast du durch diese Krise deinen Job verloren und dann auch deine Wohnung verloren? Richtig, Job verloren, Wohnung verloren. Und das ist dann nochmal passiert? Das ist nochmal passiert. Ich habe mich nochmal auf die Sache eingelassen. Wieder mit der Frau? Nein, nicht mit dieser Frau. Danach habe ich jemand anderes kennengelernt. Und ich wünsche mir schon seit jeher eine Familie, eine eigene. Bitte? Ich wünsche mir schon Ewigkeit eine eigene Familie. Da meine Familienverhältnisse ein bisschen sehr schwierig sind. Ja. Und ich hatte dann versucht, halt mit dieser Frau dann nochmal eine Familie aufzubauen. So, und das ging dann gut. Sie hatte ein Drogenproblem. Das habe ich auch versucht, mit ihr zu klären. Habe das auch versucht, weitgehend zu unterbinden. Hat nicht funktioniert. Daraufhin ist die ganze Sache dann auch zusammengebrochen. Aber warum wird man dann gleich obdachlos wieder? Ja, das Ding ist, wenn die Frau einen rausschmeißt um 2:30 nachts mit der Polizei, weil irgendwelche Behauptungen wieder aufgestellt werden, ich wäre gewalttätig, wo ich schon genug Gewalt innerhalb der Familie von mir jetzt mitgekriegt habe. Also du warst definitiv nicht gewalttätig, und du hast bei der Frau in der Wohnung gewohnt? Ich habe mit ihr zusammen gewohnt, das war die gemeinsame Wohnung. Ach so. Und bin dann halt mit ihr wohl aneinander geraten, verbal. Hab ihr auch gesagt, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, dass ich keine Drogen mehr besorgen werde und nichts. Und aufgrund der Tatsache ist sie dann total ausgeflippt und hat dann angefangen rumzuschreien. Also das ist ja heftig. Dann solltest du jetzt etwas vorsichtiger sein mit deinen Frauenbeziehungen, dass dich das nicht wieder so runterreißt, wenn du das schon erlebt hast. Aber du hast dich jetzt wieder aufgerappelt. Ich habe mich jetzt wieder aufgerappelt, ja. Ich habe vor kurzem meinen Berufsabschluss zum Fachlageristen gemacht. Wow. Den habe ich jetzt um 2. Bildungsweg gemacht. Ja. Über eine externe Prüfung, 4 Jahre natürlich im Lager gearbeitet, habe dann das machen können. Habt ihr auch sehr gut bestanden. Und hast jetzt einen Job und eine Wohnung? habe jetzt einen Job und eine Wohnung und mache jetzt auch noch eine Umschulung zum Disponenten. Boah, da bist du aber schon ein ehrgeiziger und tapfer Kerl, muss man sagen. Ja, muss. Also ich habe mir gesagt so... Das darf alles nicht wieder passieren. Das darf nicht wieder passieren. Auf keinen Fall. Und vor allen Dingen den Kopf in den Sand stecken war noch nie mein Motto. Absolut nicht. Das ist natürlich eine gute Einstellung. Wenn man die Kraft dafür hat, ist das sehr, sehr toll. So, jetzt zurückzukommen auf deine Freundin. Du machst dir Sorgen, dass sie bald ausgebrannt ist und zu überarbeitet richtig, ist. Richtig. Und richtig. Immer wenn du sie darauf ansprichst, darauf... Macht sie zu. Also sie hat dann, sagt sie zu mir, sie hat Angst, mich damit zu belasten. Mhm. Weil ich schon halt vorbelastet bin mit meinen ganzen Sachen, die ich schon habe. Ich habe ja mein Päckchen zu tragen, hat jeder im Leben. Aber vielleicht kannst du eher klar machen, dass es dich noch mehr belastet, wenn sie schweigt, weil du dann am Grübeln bist, was los ist. Das versuche ich ihr ja immer wieder klar zu machen. Und das ist, wie soll ich das erklären? Sie ist ein Mensch, sie kann nicht diskutieren. Sobald ihr die Argumente ausgehen, macht sie zu. Und ist dann auch gar nicht mehr gewillt, weiterzureden. Okay, ich meine, man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen und man soll auch niemanden zu sehr bedrängen. Diese Sache ist jetzt schon thematisiert. Das heißt, du hast es ausgesprochen. Du hast gesagt, du machst dir Sorgen, dass sie bald einen Burnout bekommt. Ja, ja. So, mehr kannst du erstmal nicht machen. Was du vielleicht machen kannst, dass du ihr noch irgendwie eine Adresse hinlegst, wo sie sich hinwenden könnte. Ja. Ich würde sie dann darüber hinaus erstmal ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist ja so ein Kritikpunkt, wenn ich sie darauf anspreche, dass sie sich dort doch mal Hilfe holt, gerade was diese Sache angeht, dann macht sie noch mehr zu. Da weiß ich nicht, dann ist alles so kippelig und wackelig und ich mache mir halt Sorgen, weil das ist die Frau habe ich vor 14 Jahren kennengelernt, ins Gesicht gesehen und gesagt, mit der möchte ich alt werden. Mhm. Okay. Das war sofort so. Du kannst es natürlich jetzt nicht eskalieren, indem du sie immer und immer und immer wieder darauf ansprichst. Dann sie macht ja jetzt schon zu und sie wird damit Aggression reagieren. Sollte sie aber so in eurem normalen Zusammenleben, wenn es gar nicht um diese Thematik geht, auch, wie du es gerade schon gesagt hast, auch gereizt sein, vielleicht auch aggressiv sein, dann kannst du das ja immer wieder sagen. Pass mal auf, das liegt jetzt nicht hier an uns oder an mir, das liegt an deiner Situation. Das ist ja das, was ich ihr ständig sage. Mhm. Also ist ja nicht so, dass ich, sag mal, gerade mit dem Holzhammer an die ganze Geschichte rangehe. Mhm. Ich versuche dann schon halt erstmal ein Thema anzuschneiden, so dass wir ins Gespräch kommen, dass ich sie dann innerhalb dieses Gespräches auf diese Thematik lenke. Mhm. Ich versuche das mit ihr zu klären. Ich glaube ja, Sebastian, dass man, ich meine, du meinst es gut, das merke ich schon, du machst dir Sorgen, würde ich mir auch machen an der Stelle. Aber ich glaube, dass in dem Fall das auch richtig ist, diese Person oder die entsprechende Person ein wenig in Ruhe zu lassen. Weil du nichts bewirkst damit. Die weiß, dass du das denkst und dass du darum Bescheid weißt, um die Ursachen vielleicht auch. Die wird, hoffe ich, auf dich zurückgreifen, wenn es wirklich ihr Bedürfnis ist. So bewirkst du gar nichts zunächst. Versuche die freie Zeit, die ihr habt, versuche die ihr schön zu gestalten, damit dass sie sich da erholt. Aber darüber hinaus, glaube ich, kannst du nichts machen, außer erstmal ein bisschen sie in Ruhe lassen. Das ist schwierig, kostet Kraft ohne Ende. Ja, weil du das andere ist so kontraproduktiv. Wenn du sie immer und immer wieder darauf ansprichst und sie sagt, lass mich in Ruhe und sie macht zu, dienst du ihr nicht und du hilfst dir damit auch nicht. Also ist das Ganze unsinnig letztendlich. Wie oft sprecht ihr denn darüber? Also ich mach's dann immer, wenn ich merke, dass sie gerade so eine Phase hat, wo ihr wieder alles zusammenzubrechen scheint. Ja. Na, dann ist das, ich merke es da, also ich habe da so eine Art empathische Ader, also ich merke es, wenn es Menschen schlecht geht. Ich gucke Leuten ins Gesicht und merke so etwas. Redet ihr denn auch viel über ihre Arbeit? Nee, sie redet gar nicht über die Arbeit. Aber vielleicht wäre das auch mal ganz gut, wenn du einfach mal fragst, wie war es denn heute, wie ist es gelaufen? Das mache ich ja, und dann heißt es dann, ja, scheiße, und dann war es dann, ist Ende Gelände. Da geht gar nichts mehr, dann macht sie auch komplett direkt, da wird gar nichts weiter geredet, weil sie halt sagt, ich möchte dich damit nicht belasten. Und ich ihr einfach nur bewusst machen möchte, dass eine Partnerschaft auch dafür da ist, ja, dass außerdem würde es ihr schon gleich ein bisschen besser gehen, wenn sie sich bei dir aussprechen könnte. Richtig. Wenn sie über ihren Chef bei dir schimpfen könnte oder über welche Kollegen. Versuch sie doch in die Richtung noch ein bisschen zu kriegen, dass sie zumindest einfach mal ihr Herz so ausschüttet von der Arbeit. Das hilft schon so sehr und das tut so gut. Ja, das versuche ich. Und ich versuche ihr auch im Endeffekt im Haushalt so viel abzunehmen, wie ich nur kann, weil ich habe einen Schlüssel zur Wohnung. Ja, und dass, dass ich sie halt unterstütze. Dass du auch nochmal sagst, dass dich das überhaupt nicht belastet, sondern es interessiert dich ja auch. Du willst ja auch teilhaben an ihrem Leben, auch wenn das, wenn das da mal schwierig ist. So wie du ihr ja sicher auch aus deinem Bereich erzählst. Richtig. Genau. Sebastian, mehr wüsste ich jetzt dazu nicht zu sagen. Ich möchte aber, dass du vielleicht noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Der ruft dich gleich nochmal an, ja? Du legst auf und Peter ruft dich gleich an. Tschüss. Ja, und ich hätte auch ganz gerne ein Autogramm. Sagst du dem Peter deine Adresse gleich? Jo, mach ich. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger. Und morgen melden wir uns natürlich wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag, auch wieder eine Freithemennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, um 1 Uhr sind wir hier. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.